50 languages. 45. 45. Im Kino. Im Kino. Wir wollen ins Kino. Wir wollen ins Kino. Heute läuft ein guter Film. Heute läuft ein guter Film. Der Film ist ganz neu. Der Film ist ganz neu. Wo ist die Kasse? Wo ist die Kasse? Gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze? Was kosten die Eintrittskarten? Was kosten die Eintrittskarten? Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Vorstellung? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Kann man Karten reservieren? Kann man Karten reservieren? Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Der Film war spannend. Der Film war spannend. Der Film war nicht langweilig. Der Film war nicht langweilig. Aber das Buch zum Film war besser. Aber das Buch zum Film war besser. Wie war die Musik? Wie war die Musik? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Gab es Untertitel in englischer Sprache?